Am 6. August fand im Theater Anzu der Stadt Anzu im Bezirk Südpyongan die Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag des Beginns der Bewegung der Jugendarbeitsgruppen ab dem Lande statt. Daran beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hye, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes, die Leiter der Jugendbrigaden und Arbeitsgruppen der älteren Generationen und der Einheiten auf dem Lande, die von den Führungsverdiensten der Partei zeugen, sowie die werktätigen Jugendlichen der Stadt Anzu. Auf der Veranstaltung übermittelte Choi Ryong-hye das Glückwunschschreiben des ZK der PDAK an die Angehörigen der Jugendbrigaden und Arbeitsgruppen auf dem Lande, die den Geist des jugendstarken Landes demonstrieren und sich mit patriotischer Gesinnung für die Entwicklung der sozialistischen Dörfer einsetzen. Im Glückwunschschreiben wurde hervorgehoben, am 7. August zu C66 1977 habe Präsident Kim Il-sung die Jugendlichen der neuen Generation hochgeschätzt, die sich freiwillig für die Landarbeit gemeldet hätten, die Fackel der Bewegung der Jugendarbeitsgruppen auf dem Lande angezündet, den Angehörigen der Jugendarbeitsgruppen an verschiedenen Orten, die an ihn Briefe gerichtet hätten, einen Antwortbrief gesandt und dafür gesorgt, dass die Flamme der Bewegung der Jugendarbeitsgruppen im ganzen Land heftig lodere. Genosse Kim Jong-il habe die Richtung und den Weg dazu erhellt, die Bewegung der Jugendbrigade und Arbeitsgruppen auf dem Lande kräftig zu entfalten und ein wohlgeordnetes Arbeits- und Leitungssystem geschaffen. In der letzten Zeit seines großartigen Lebens habe er sich während des rastlosen Gewaltmarsches zur Vorortanleitung mit den Angehörigen der Jugendbrigaden und Arbeitsgruppen getroffen, sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen lassen und ihnen großen Mut gegeben, damit sie sich als Erbauer auf dem sozialistischen Lande einen Namen gemacht hätten. Das ZK der PDAK schätze es hoch, dass die Angehörigen der Jugendbrigaden und Arbeitsgruppen auf dem Lande getreu der Idee der Partei für Gewichtlegung auf die Jugend als Herrin des in der Welt beispiellosen jugendstarken Landes an der Spitze des Kampfes für die Durchsetzung der sozialistischen Agrarthesen die Weisheit und Kühnheit der Jugend restlos demonstrieren. Auf der Veranstaltung wurden ein Referat und Reden gehalten. Nach der Veranstaltung gab es die Gratulationsdarbietungen der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend.